Sieh nur, was passiert ist. In der dunkelsten Stunde der Nacht, wenn weder Mond noch Sonne scheinen, bekomme ich Zelda in meine Macht. Bald hörst du sie weinen.